Wie richtet beim Einrichten einer Wohnung ist vieles zu berücksichtigen. Wenn Sie nicht sehr viel Geld haben, müssen Sie sich beim Einkaufen einschränken. Wie wär's, wenn ich Ihnen mein Haus von oben bis unten zeige? Im größten Schlafzimmer haben wir ein Doppelbett, eine Spiegelkommode und einen eingebauten Kleiderschrank. Das Badezimmer ist mit Fliesen ausgelegt und hat ein Waschbecken und eine Badewanne. Nachdem wir nun heruntergekommen sind, wollen wir zuerst einen Blick in das Wohnzimmer werfen. Gegenüber dem Kamin ist eine dunkelgrüne Couch mit einem Seitentisch aus Walnuss. An einem Ende des Zimmers steht das Klavier, ein kleines, aufrecht stehendes Modell. Der Fußboden ist mit einem lichtgrünen, geblümten Teppich ausgelegt. Natürlich hängen einige Bilder und Fotos an den Wänden. Im Esszimmer deckt meine Frau gerade den Tisch für das Abendessen. Im Garten. Kommen Sie und sehen Sie sich unseren Garten an. Die Blumen stehen in voller Blüte. Was für ein herrlicher Rasen! Was für schöne Blumen und Obstbäume! Wir machen alles selbst, nur nicht die ganz schwere Arbeit. Einmal in der Woche schneiden wir den Rasen mit dem Rasenmäher und harken. Um die Insekten zu bekämpfen, müssen die Bäume dreimal gespritzt werden. In diesem Klima scheinen Äpfel widerstandsfähiger als Birnen zu sein. Wenn man die Bäume im Herbst beschneidet, hat man im nächsten Jahr eine bessere Ernte. Ich bin ziemlich stolz auf unsere Blumen. Besonders auf die Tulpen und Rosen. Natürlich sind die Narzissen schon abgeblüht und die Pfingstrosen fangen erst an. Kommen Sie und sehen Sie sich diese Teerose an. Ist es nicht ein liebliches Gelb? Der Boden ist für Rosen gerade richtig, eine gute Erde und nicht zu leicht. Wir haben einige Blumen hier an den Rand gepflanzt. Der Gemüsegarten ist etwas größer, als er früher war. Das Autofahren. Heinrich hat gerade von dem Händler oben an der Straße ein Auto gekauft. Es ist ein älteres Modell, das er aus zweiter Hand erwarb. Wie es auch sein mag, der vorherige Besitzer hat es sehr geschont. Ich glaube, nun wird Heinrich einige Fahrstunden nehmen müssen. Bevor er einen Führerschein bekommt, muss er eine Prüfung machen. Kann er wenden, rückwärts fahren, den Verkehr beachten und parken? Im Notfalle tritt der Fahrer immer auf die Bremse. Diese Regel gilt nicht, wenn die Straßen schlüpfrig sind. Lass uns zur Tankstelle fahren, um das Öl zu wechseln. Würden Sie bitte die Reifen prüfen, wenn Sie den Tank aufgefüllt haben? Da wir gerade hier sind, könnten Sie den Wagen schmieren und die Bremsen nachstellen? Platt. Vor nicht allzu langer Zeit ist er geplatzt. Vielleicht könnten Sie mir eine Landstraßenkarte geben. Lebensmitteleinkauf. Ich glaube, wir müssen zuerst in den Fleischerladen gehen. Man sagt, das Fleisch sei hier gut. Haben Sie irgendetwas besonders Gutes? Ich könnte Ihnen ein sehr zartes Lendensteak oder einen Rinderbraten geben. Nein, ich möchte lieber einige Schweinekotelette und ein Hühnchen. Dieses ist das Beste im ganzen Geschäft, meine Dame. Es ist ausgenommen und bratfertig. Packen Sie es bitte ein. Ich nehme es in meine Einkaufstasche mit. Was halten Sie von diesen Würsten? Wir verkaufen sehr viel davon. Sie sehen mir zu fett aus. Geben Sie mir stattdessen etwas Schweinefleisch. Der Angestellte beim Kolonialwarenhändler eilte herbei, um uns zu bedienen. Mit freundlichem Lächeln fragte er: Was wünschen Sie, meine Dame? Sie sagte, sie möchte 2 Dosen Pfirsiche und 1 Glas Marmelade. Dann bestellte sie eine Schachtel Streichhölzer und 2 Stück Seife. Sind diese Eier bestimmt frisch? Tun Sie sie bitte in eine Tüte. Unfall an einem Bahnübergang. Niemand kann die Zukunft genau voraussehen. Eines Tages fuhr ein Vertreter während eines Sturmes über Land. Er war in Eile, da er einen Dorfladen vor Geschäftsschluss erreichen wollte. In der Nähe des Dorfes ist ein gefährlicher Bahnübergang. Kurz bevor man die Gleise überquert, macht die Straße eine scharfe Linkskurve. Der Zug hatte Verspätung und der Lokomotivführer wollte Zeit aufholen. Wie üblich betätigte er kurz vor dem Übergang die Pfeife. Unglücklicherweise dachte der Vertreter, der Zug wäre schon durchgefahren. Abgesehen davon war er zu sehr darauf bedacht, auf der schlüpfrigen Straße Zeit zu gewinnen. Sie können sich vorstellen, was passierte. Der Wagen raste in den Zug. Der Fahrer hatte keine Chance. Er wurde auf der Stelle getötet. An den Gleisen entlang lagen die Verkaufsmuster des Vertreters verstreut. Ein Tag im Krankenhaus. Weshalb reden die Leute so gern über ihre Operationen? Nehmen Sie mich zum Beispiel, ich hatte eine akute Blinddarmentzündung. Der Doktor ließ mich sofort ins Krankenhaus bringen. Er befürchtete, dass der Blinddarm platzen könnte, das dachte ich auch. Ich hatte einen stechenden Schmerz in der Seite und war sehr krank. Mit Sirenengeheul raste der Krankenwagen durch die Straßen. Zwanzig Minuten später wurde ich in den Operationssaal gerollt. Nachdem ich eine Narkose bekommen hatte, wurde ich bewusstlos. Einer der besten Chirurgen der Stadt vollzog die Operation. Beinahe eine halbe Stunde lag ich auf dem Operationstisch. Das Erste, was ich beim Erwachen sah, war das Gesicht einer hübschen Schwester. Natürlich durfte ich in der ersten Zeit nur flüssige Nahrung zu mir nehmen. Die Schwester fütterte, wusch und versorgte mich wie ein Kind. Dem eigenen Lande zu dienen, ist für Männer und Frauen schon immer eine ehrenhafte Aufgabe gewesen. In einigen Ländern müssen alle jungen Männer eine gewisse Zeit beim Militär dienen. Was würden Sie vorziehen? Armee, Marine oder Luftwaffe? Vielleicht liegt im Fliegen einer Düsenmaschine mehr Reiz und Gefahr. Mein jüngster Bruder trat mit 19 Jahren als Grenadier in die Armee ein. Der Kommandant des Zerstörers befahl seinen Leuten, das Schiff zu verlassen. Der Zivildienst beschäftigt Leute vieler Berufe und Fähigkeiten. Unser Land schickt Hunderte von Diplomaten und Handelsvertretern ins Ausland. In der Rechtsprechung vertritt der Richter das Gesetz. Die Schullehrer erziehen die Bürger der Zukunft. Der Briefträger, der die Post ins Haus bringt, ist Zivilbeamter. Brandbekämpfung. Haben Sie in der Zeitung gelesen, dass die alte Mühle durch Feuer zerstört wurde? Man sagt, während eines Gewitters schlug der Blitz ein. Glücklicherweise waren zu der Zeit keine Arbeiter in dem Gebäude. Rauch und Flammen wurden erst 5 Minuten später bemerkt. Ein Vorübergehender alarmierte die Feuerwehr durch den Feuermelder. Unmittelbar danach war die Feuerwehr da, um den Brand zu bekämpfen. Und Schläuche in Bereitschaft. In der Zwischenzeit hatten sich eine Menge Zuschauer eingefunden, die das Ganze beobachteten. Sie wurden ganz aufgeregt, als die Feuerwehrleute zum Dach hinaufkletterten. In weniger als einer halben Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Der Feuerwehrhauptmann sagte den Reportern, dass der Schaden an den Lagervorräten sehr groß wäre. Wie der Eigentümer der Mühle mitteilt, ist der Verlust teilweise durch Versicherung gedeckt. Verbrechen und Gesetz. Sprechen wir doch mit den Polizisten und Kriminalbeamten. Ihre Aufgabe ist es, die Bürger und deren Eigentum vor Schaden zu bewahren. An jeder verkehrsreichen Straßenecke der Stadt regelt ein Polizist den Verkehr. An seinem Schreibtisch prüft der Wachtmeister die Berichte der Leute, die ihre Runden abgehen. Heute Morgen wurde eine Bank an der Hauptstraße von 2 Banditen ausgeraubt. Mit Masken und Revolvern versehen, hielten sie den Kassierer in Schach. Ohne einen Schuss abzugeben, entkamen sie in einem schweren Wagen. Noch am selben Tage wurden sie in ihrem Versteck festgenommen. Zu ihrer Verteidigung nahmen sie einen alten, erfahrenen Rechtsanwalt. Sie bekannten sich vor Gericht schuldig. Der Richter verurteilte sie zu je 10 Jahren Gefängnis wegen Raubes. Es ist gegen das Gesetz, zu stehlen, zu betrügen oder jemanden zu überfallen. Reiseeindrücke. Ich bin gerade von einer teils geschäftlichen Reise nach Kanada zurückgekehrt. Während meines Aufenthaltes entdeckte ich viele Dinge, die mich außerordentlich interessierten. Nach Paris ist Montreal die größte französisch sprechende Stadt der Welt. Seltsam aber wahr, Hockey ist das Nationalspiel und doch spielen mehr Leute Golf. Von der Atlantikküste aus kann man 3500 Kilometer westwärts mit dem Schiff nach Kanada hineinfahren. Ich hatte 15 Stunden mit der Bahn zu fahren, um die Weizengebiete zu durchqueren. Von Vancouver am Pazifik flog ich nach einigen Städten im Norden. Wussten Sie, dass London nördlicher liegt als alle großen kanadischen Städte? Nicht ein einziger Soldat bewacht die 6400 Kilometer lange Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada. Man könnte von Küste zu Küste reisen, ohne einen Indianer oder einen Eskimo zu treffen. Die Lebenshaltungskosten. Da die Preise in den meisten Ländern verschieden sind, stimmen die genannten Zahlen in den 5 Sprachen nicht überein. Johann verbrauchte seinen ganzen Wochenlohn an einem einzigen Tage. Er musste sich einen neuen Mantel kaufen, der ihn 45 Mark kostete. Wenn die Temperatur unter 10 Grad sinkt, brauchen wir warme Kleidung. In diesem Geschäft können Sie die Hälfte in Bar und den Rest in Raten zahlen. Ich habe meinem Hauswirt wöchentlich 15 Mark für ein Zimmer mit voller Verpflegung zu zahlen. Zigaretten sind eine teure Angelegenheit. Sie kosten hier 30 Pfennig pro Schachtel. Kaufe mir 2 Flaschen Milch. 1 Liter kostet 20 Pfennig. Nachdem ich 55 Pfennig für mein Essen bezahlt hatte, blieben mir nur noch 1 Mark 50 Pfennig übrig. Eine Schachtel Pralinen kostet bei Schmidt 60 Pfennig, wenn du die besten verlangst. Wie viel würde ich für mein Fahrrad bekommen, wenn ich es an einen Händler verkaufen würde? Maße und Gewichte. Die gegebenen Gewichte und Maße stimmen nicht unbedingt in den 5 Sprachen überein. Der Weiß ist sehr groß, 1,85 Meter und wiegt 96 Kilogramm. Vor 3 Monaten hatte er sich von einem hiesigen Bauunternehmer ein Haus bauen lassen. Es ist in einem Wohnviertel, einen halben Kilometer von seiner Arbeit entfernt. Sein nächster Nachbar wohnt 100 Meter von ihm entfernt. Das Wohnzimmer ist 6 mal 4 Meter groß und geht in eine Steinterrasse über. Das Vorderfenster ist 2,15 Meter breit und 1,50 Meter hoch. Nach den Angaben des Vermessers ist das Grundstück 14 Meter breit und 30 Meter tief. Er benutzt einen 1-Zoll-Schlauch zum Sprengen des Rasens. Obwohl hier die Höchstgeschwindigkeit 80 km/h ist, kann der Wagen 160 schaffen.